Abschnitt 4 aus Miniaturen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von D. Höfelmeier. Miniaturen von Karl Hauptmann. Der Ritter Georg. An einem stürmischen Winterabend saß ich mit Josephe vor dem prasselnden Kaminfeuer. Die liebliche, neckische Freundin lag auf dem Divan, die feinen Hände über ihren losen Knabenkopf gefaltet. Ihre zarten Seidenhaare, worein zu Häupten der Feuerschein der Lampe glitt, schienen noch dünn, weil sie eben erst von schwerer Krankheit genas. Sie plauderte lässig. Sie dehnte sich zurück, war traurig und machte Witze. Sie war, wie sie manchmal ist, wenn sie Sehnsucht hat, wie ein Vogel hinauszuziehen und sich doch müde fühlt und über ihre eigene Schwäche spottet. Dann begann sie über einen zu lachen. Sie hatte schon manches Spottlied auf ihn gesungen. Sie war nun aufgelegt und plauderte redselig, indem sie mir oft drollig in die Augen sah. Wer gebe den blitzenden Geist ihres entzückenden Geplauders? Aber ich will doch ein paar Züge davon festhalten. Sie sprach von vergangenen Zeiten. Einmal muss er sich entpuppen, hatte ich wieder gedacht, so begann ihre Erzählung. Einmal wird er sein Visier heben und ich werde ihn erkennen, denn es war mir immer, dass er Helm und Harnisch trüge und verkappt wäre, obwohl er auch jetzt nur in Frack und Binde vor mir stand. Man hat manchmal Visionen. Wie an dem Abend hatte ich es mir schon 100-mal gesagt, einmal muss er sich entpuppen. Er war eben wieder auf den glänzenden Estrich getreten mit überlegener Grazie. Seine schöne weiße Stirn leuchtete der flaumigen Krawatte und dem bunten Dress voran. Jung und schlank, die kräftige und geschmeidige Gestalt, eher ein wenig groß. Sein Gang nachlässig und von oben. So trat er wieder in die weiten Säle, in denen kein Stäubchen dunkel schien, alles glitzerte, alles Schein warf, die losen Bouquets lebendiger, schöner Frauen aus leuchtenden Augen und funkelnden Edelsteinen schimmerten, die zarten Nacken schimmerten, die atmenden Busen wie zärtliche Blütenblätter schimmerten und über allem die Kronleuchter wie gewaltige Früchte eines mächtigen Sternenbaums schwebten. Stern an Stern in schöne Weisen geeint, wie wenn man den Himmel selber aufgetan bis in seine Tiefen in Glanz und Strahlen. Ich dachte also auch heute, wie er eintrat, einmal muss er sich entpuppen. Aber ich hatte ihn schon 100-mal eintreten sehen in Glanz und Feste. Sein Haar fing schon an, sich zu wandeln. Er hatte übrigens wieder eine unnachahmliche männliche Grazie, etwas kühn Ritterliches an Kraft und Schönheit. Sein Mund lächelte fast nie, wenn auch seine Augen lachten. Weiche, große, graue, scharf blickende Augen unter der schönen, glatten, marmorbleichen Stirn, einer Apollo-Stirn oder einer Stirn wie Ritter Georg, dachte ich immer. Auch so ein Blick unter dem Busch der Brauen, die ein Strahlendach gaben. Dazu der Mund fest geschlossen und nur dann und wann mit Kraft und Nachdruck sicheres und knappes, wie alte Weisheit hinausgebend. So obenhin zu den schönen Gräfinnen, die ihn alle gleich ansahen und von denen einige sofort über die blendenden Spitzen und Schultern ihrer Nachbarinnen hinweg immer wieder nur ihn ansahen. Einige schön mit Edelsteinen und Perlen besetzte elfenbeinerne Augengläser unter ihre jungen, pfirsichweichen Stirnen nahmen, dass die Diamantdiademe gleich alle ein wenig ins Schwanken gerieten, nur um ihn. Dabei muss man denken, dass er nur einer unter sehr vielen war, die wie er im schwarzen Fracke standen und einen blitzenden Stern auf der Brust trugen. Um ihn stammten Männer in den seltensten Uniformen, Generäle in schwerem Glanze, Brust und Leib mit Medaillen und Kreuzen voll behangen, auch reich betresste Ministeruniformen. Alles ganz unabsehbar hin- und herwogend. Und alle kannten ihn, alle wussten, dass er ein berühmter Professor war. Aber auch die Generäle sahen gleich ihn an. Und die Minister sahen ihn an. Alle dachten sicher wie ich, einmal muss er sich entpuppen. Wie ich ihn lange angesehen, geriet ich ins Schweifen, was ihm Professor alles zu tun heißt. Da geht er mit sicherer Miene durch alle die alte, aufgeschichtete Jahrtausende Weisheit, die man Bibliothek nennt. Die Herren Bücherwarte und Schreibdiener stürzen von ihren Sesseln und aus ihren holzvergitterten Logen in die Gänge und sagen, der Herr Professor. Nun noch dazu, wenn einer wie der einen Weltruf hat und in seinen Buchstaben weisheitsreich ein Herrscher ist, dem sich die schönen Begriffe längst gereiht haben wie die Regimenter bei einem Königsblick, wenn's zur Parade geht. Alles ordnet sich, springt an Ort und Stelle und das Weltmannsauge des Herrn streicht er mit ganzer Gelassenheit die Weisheit der Jahrtausende wie Blütenstaub von den Flügeln eines Riesenschmetterlings. Da, hier ist sie. Ich kenne das. Die Zeiten liegen hell vor mir. Die Seelen liegen hell vor mir, wie der Erleuchtete durchrauschte fest seinem Schlosse. Kein Stäubchen ist dunkel, staunt und sieht. Ja, so ungefähr ist es, wenn der Professor nur durch die Gänge der Bücherseele geht und die Bücherwarte und Schreibdiener in den Katakomben, wo die großen Riesen begraben liegen, dann aufspringen und noch am Tore der etwas gerötete Portier eine tiefe, nicht enden wollende Verbeugung macht. Der Herr Professor. Und das ist nur ein Spaziergang, noch so ohne Sinn. Daheim erst kommt das Graben. Unter Begriffen ist noch schwerer auszufinden wie unter Erdstäubchen. Maulwurfsgeist dringt hoch, sagte er immer. Deshalb stand auch daheim auf seinem Büchertisch ein ausgestopfter Maulwurf, wie lebendig. Und so weltmännisch, wie er eben in den großen Festsaal gekommen, man kann sich keinen denken, der enger und eindringlicher graben und graben konnte. Wenn er sann, sah, suchte, blätterte, zusammenhielt, vor sich hinstarrte, dann erst gewann er Flügel. Wenn dann Schüler kamen und hörten, nein, das ist ganz gleichgültig, was er lehrte und was er trieb. Seine Augen hatten dann noch eben gesucht, er saß noch angeschmiedet auf dem mächtigen Armstuhl. Er hatte sich nur gewendet zu dem, der demütig herantrat und saß noch in seiner ganzen Glorie. Sein geschlossener, scharf geschnittener Mund tat sich auf und sprach mit dumpfer Stimme hohl und feierlich, als wenn er noch aus unterirdischen Höhlen und Verliesen redete. Nur sein Auge lachte dann wissend, dass auch der Schüler dachte, einmal muss er sich entpuppen. Das dachte ein jeder dann, wie auch ich es nun schon zum 100. Male gedacht hatte. Ein jeder erwartete dann ein Geschenk der Stunde, eine Überraschung irgendwoher. Und wenn es nur einmal ein Hassblick aus den Augen käme, oder eine unerhörte Bewegung im Kopf des Verächters, oder eine schroffe Wehr seiner schönen Hände. Wie er an dem Abend in den Saal getreten, sahen manche der jungen, schönen Frauen nur auf die Hände. Wenn er sie emporhielt, sahen sie aus wie Blumenkelche, weiß und weich und die Enden zärtliche Spitzen. In den Handschuhen selbst fühlte man die Seele der Hände, wie sie sich um den Zweispitz legten und ihn an den Leib bargen. Seltsame Vision, die nicht schwinden wollte. Die Musik begann aus den silbernen Chören herabzubrausen. Der König und die Prinzen und Prinzessinnen hielten ihren Eingang. Der Professor stand mitten unter den drängenden Schranzen. Musik und Geflüster und feines Rauschen seidener Gewänder. Ich war an dem Abend in einer unbegreiflichen Spannung. Ich sah nur auf ihn. Seine schöne, hohe, weiße Stirn gab wie Licht und das Dach der Augenbrauen legte die Augen in strahlendes Glänzen. Auch eine blühende Junge, die das Perlengehänge am Busen mit flüchtigem Blick geordnet hatte und sich dann eilig einmal umgesehen, alle anderen sahen jetzt doch auf den König und sein Gefolge, der hindurchzog. Nur die Junge sah nur heimlich auf den Professor, wie ich. Aber dann weiß ich nicht, wie es gekommen ist, dass es wieder lange her war und es in mir redete wie zum Frieden. Er wird sich niemals entpuppen, dachte ich. Es war im Winter, später in einer fernen Stadt. Die Schlitten und Troiken, in denen Menschen in Pelzen saßen, dampften in die Kälte und es blitzte von den Schaufenstern und in den Straßen lagen Millionen Schneekristalle wie ausgesäte Diamanten. Ich musste an den Glanz des Festes zurückdenken und es redete in mir wie zufällig, als wenn die enttäuschte Erwartung von damals ferne lebendig geworden wäre, im Erinnern an das Fest und nun endlich Ruhe fände. Er wird sich niemals entpuppen, sagte ich mir, während ich hinging, in meinen warmen Zobelpelz gehüllt und meine Tritte knirschten. In der Bildergalerie hatte ich dann Wunder gesehen. Da haben Seelen wie Bienen Süße aus den Dingen gesogen. Welche Wunder! Solche schönheitsstrahlende Frauen sahen nur die Engel in den weiten Himmeln, wie Tizian sie auf samtene Pfühle breitet, wie ein Gärtner seine Blumen. Solche trotzatmende Fülle und Freude wecken nur mächtige Siegeschöre, wie sie Rubens erweckte, dass es noch immer aus der toten Leinwand redet, wie Musiker im strahlendsten Feste. Solches Licht aus den Tiefen der Dunkelheiten, solche Gesichte, solch ewiges Wunder von Isis und Osiris, von Ormus und Ahriman, solches Erwecken aus Nacht, solches Glauben an das ewige Verhüllte, solches Spiel mit dem tiefsten Widerstreit aller Dinge, solch goldiges Gebären und Tändeln mit den Welten des Lichts und der Nacht. Nur einer, nur der Sonderling aus Amsterdam, der in einer Trödelbude von altem Hause wohnte und der nicht der Erste schien seiner Zeit und doch ein Einziger war durch alle Zeiten. Ich sah es, ich sah alles, ich stand vor Rembrandt. Ich sah alles mit weitem Blick. Da fiel mir auch ein, dass jener Professor ein Kunsthistoriker war. Er hatte etwas über das Haar der Berenike geschrieben. Und während ich so hinging und die Bilderdiener mich grüßten, hörte ich immer wieder, er wird sich niemals entpuppen, haha. Ja, sagte mir einer von den Betretzten plötzlich, der meinen Eifer erkannt hatte. Ich führe sie zu unserem Besondersten, zum Besten, was wir haben. Ich nahm meine Kunstgeschichte und schlug sie auf. Richtig, hier stand es, unterdessen mich auch der freundliche Diener schon hingeleitet. In einem breiten, prunkenden Rahmen hing eine kleine, winzige Tafel. Ein Wunderwerk, zart, im Strich wie hingehaucht und ein Reichtum in Licht, ganz ins Helle gesehen. Auf dem Hügel am Waldrand ein junger Ritter. Er hatte sein Visier gehoben, er blickte sich um. Seine Stirn leuchtete, seine Augenbrauen waren wie Schatten, die das Auge noch glänzender machten. Eine Siegfreude in ihm, der Drache vor ihm lag erschlagen in seinem Blute. Die weite Sonnenwelt rings um ihn und er, ein Befreier. Es gab damals noch Drachen. Es gab rings noch Arbeit. Hier hielt Josefa inne, lachte sanft und sah mich lange sehnsüchtig und verloren an. Dann sagte sie mit ihrer unnachahmlichen, witzigsten Schwermut, »Ach, mein Ritter wird noch oft in glänzende Feste treten, und die schönen Frauen werden heimlich denken, einmal muss er sich entpuppen.« Ende von Abschnitt 4.